go hunt the badger by owl light. 'Tis a deed of darkness. Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tellien. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Beuth. Regie Heiner Schmidt. Erster Teil. Adieu, ihr vielen, die ich war. Ihr meine toten Ichs in euren ungegrabenen Gräbern, längst Staub. Und nur kein Wehgeschrei und kein Lilienstrauß. Der Motor leise, das Radio zum Schweigen gebracht. Verstummt das weiße Gelärm, welches den schwarzen Sound verdrängt hat. Draußen der Scheinwerferstrahl und sonst nur der Kosmologen schwarzes Loch, das das große Verschlingen probte. Plötzlich aber, nach einer langsamen Kurve, im Halogenlicht eine Szene aus dem Hit des Jahrhunderts. Gewalttätigkeit. Verduften Sie! Sie haben hier nichts zu suchen! Vier gegen einen. Das mag ich nicht. Ach, ein Schießeisen auch noch. Das ist doch eine Wasserpistole. Willst du es genau wissen? Kostet dich nur eine neue Kniescheibe. Sieh da. Ja? Gehen Sie zum Wagen und steigen Sie ein. Ja. Und ihr anderen jetzt mal aufgepasst. Ich gehe jetzt zu meinem Wagen zurück und fahre ab. Wenn auch nur einer eine Bewegung macht oder einen Mutanfall bekommen sollte, bevor ich abgefahren bin, knalle ich euch über den Haufen. Alle vier. Es ist jetzt 2:30. Hier kommt kaum mehr jemand durch heute Nacht. Und auch morgen ist die Frage, beziehungsweise übermorgen. Mit anderen Worten, hier liegt er gut und lang. Von Beulen und einer gespaltenen Lippe abgesehen, war mein Fahrgast internationale Standardausgabe. Behaarwaldet, bebartet, Levi's behost. Und ich dachte an einen anderen mit Haarwald, Bart und Levi's Hosen, der nie mehr neben mir sitzen würde. Bis die Stimme meines Mitfahrers einbrach in meine Gedanken. Sie dürften mir das Leben gerettet haben. Der Gedanke tönt mich nicht gerade an. Nein? Im alten China lud man sich den Menschen, dem man das Leben gerettet hat, für alle Zeit an den Hals. Die Sorge können Sie sich in meinem Fall schenken. Na bestens. Noch was. Wenn vier einen Einzelnen zusammenschlagen, wird traditionellerweise geschlossen, beziehungsweise fehlgeschlossen, dass die vier sich im Unrecht befinden. Sind wir richtig? Noch eine halbe Meile ungefähr, dann. Rechts ein Tor, eine Allee hinauf. Und die führt wohin? Zum Bolfinhaus. Bolfinhaus. Fiel's mir doch tatsächlich in den Schoß. Nur hereinspaziert, trojanisches Pferd. Wir haben auch Zucker für dich. Beziehungsweise, lass deine Posaune ruhig im Futteral, Jericho-Stürmer. Die Mauern bringen wir dir eigenhändig und selbst zum Einsturz. Die Drehbuchszene meiner Infiltration war also umzuschreiben. Das hohe Tor, dereinst prächtig, weit offen. Die Auffahrt, breit und lang, von alten Bäumen flankiert. Da und dort, gestrandeten Grauwalen gleich, ein gefällter Stamm. Schlaglöcher in genau richtiger heißt abwechslungsreicher Verteilung. Ein Karnickel, überdrüssig des ewig gleichen Kampfs gegen natürliche Feinde, sprang vor die Räder, erreichte aber gerade noch arterhaltend die andere Seite. War das tatsächlich ein echtes Schießeisen? Vorhin? Welches Schießeisen? Entschuldigung. Viel Geduld scheinen Sie nicht zu haben mit der Menschheit. Warum Zeit verschwenden an ein gescheitertes Experiment? Warum dann an mich? Manchmal langweilt es mich nicht, Zeit zu verschwenden. Hier sind wir. Ich hielt am Fuß einer breiten Eingangstreppe. Das Gebäude lag finster im Finstern. Nur ganz hoch oben, ein winziges Licht, ein kleiner frustrierter Stern, der darauf wartete, in ein Firmament aufgenommen zu werden. Rechts neben der mächtigen Eingangstür an der Hauswand, mit roter Farbe in riesigen Lettern aufgespritzt, das Wort Puff. Wir stiegen aus und mein Mitfahrer meinte etwas unsicher Folgendes. Tja, dann vielen Dank. Ich... Heben Sie sich's auf bis morgen früh. Morgen früh? In der Untergrundpresse habe ich gelesen, Sie hätten hier 56 Räumlichkeiten. Sie sehen mir nicht nach Kommune aus. Und Sie mir nicht nach Personalchef. Okay. Sprechen Sie morgen mit Jason. Der war einmal Personalchef. Die Eingangshalle in circa Tennisplatzgröße war unerhellt von einer Geringstwattbirne, welche sich resigniert damit begnügte, interessant düstere Schatten zu werfen. Und überall auf dem Boden Kinderspielzeug. In jener merkwürdigen Erstarrung, wie sie nur weggelegten, liegen gelassenen Kindersachen eigen ist. Korridore entlang, Ecke um Ecke um Eck, dann eine Tür. Er schloss auf und betätigte einen Lichtschalter. Verflucht, wann richtet ihr endlich mal jemand das Licht? Das sind so die Fragen. Ich hab's Ihnen auf der letzten Versammlung gesagt, dass die Birne hinüber ist. Selber hingehen und sie auswechseln, verbietet das demokratische Modell. Ne? Sie werden im Dunkeln ausziehen müssen. Sieht ja niemand. Also dann. Gute Nacht. Und ab ging er. Und ich hörte, wie er von außen die Tür verschloss. Wie bitte, dachte ich. Ein Schlüssel in einer Kommune? Ist das der berühmte Widerspruch in sich selbst? Oder wächst da gar ein amputiertes Eigentumsbewusstsein nach? Das kahle, kalte Zimmer schien vom Architekten, der einst als garantiert sonnenloser Raum errechnet worden zu sein und seitdem den Winter als Dauergast und sonst hauptsächlich traurige, geräuscharm agierende Mäuse beherbergt zu haben. Zwei einander entfremdete, will sagen, weitestmöglich auseinandergerückte Betten gab's, aus Restbeständen einer Spartanerarmee. Und als Decken darauf die Ausschussware einer Büßerhemdenfabrik. Als ich mein Lager bestieg, hörte ich entfernt ein Gezisch und Gekrach, wie atmosphärische Störungen. Dann schlug eine Tür. Dann kamen wütende Schritte eine Treppe herabgestampft und auf mein Zimmer zu. Egoistische Schwein. Egoistische Schwein. Egoistisch. Bedienung? Entschuldigung, ich habe nicht gewusst. Wie sollten Sie auch? Ich bin gerade erst eingetroffen. Hat er Sie mitgebracht? Eher umgekehrt. Er hat mir nicht gesagt, dass jemand hier schläft. Vielleicht haben Sie ihm keine Chance gegeben. Er hat auch keine mehr zu erwarten. Für moralische Aufrüstung um die Zeit verlange ich doppelte Gebühr. Ich halte es nicht einmal mehr im selben Zimmer aus mit ihm. Sie haben doch ein großes Haus. Da müsste sich so ein altes Klischee doch irgendwo abstellen lassen. Sie sind ein ganz cooler, wie? Bin ganz müde. Und wenn Sie es interessiert, wir sind unser schon viele. Eines Tages bestimmen wir. Ich lege mich ins andere Bett. Sie entfernte sich und dann ächzte jener andere harte Rost und man hörte sie seufzen. Vielleicht ob der Kälte ihres Lagers, vielleicht ob des von einem hermaphroditischen Poeten sogenannten rauen Männerkusses der Decken. Draußen Stille. Das obligate Käuzchen schrie nicht. Überall Stille. Aber kein Schlaf. Wollen Sie rüberkommen zu mir? Wie würde Ihnen das schmecken? Oh, gar nicht. Dann verzichte ich. Ihr Ego ist wohl genauso abbaubedürftig wie seins. Mein Guru sagt, es hat nur Sinn, wenn man es aus eigenen Kräften verbringt. Ist wohl ein echter Selbstversorger, Ihr Guru, wie? Und die wollen etwaige Zweifel an der Richtigkeit des Wortes am Eingang beheben. Das war eines unserer Ex-Mitglieder. Tatsächlich? Warum so überrascht? Ich hätte mehr in Richtung feindseliger Einheimischer getippt. Ich glaube nicht, dass einer von denen das Wort kennt. Und wer war der, der es kannte? Ah. So ein Jesus-Freak. Ist Jonathan Taverne. Revolutionäre sind, wie bekannt, Puritaner. Er war so groß wie ich, etwa, aber dürrer. In unseren bebarteten Zeiten geschah es manchmal, dass wir von Brillenlosen bzw. Überbebrillten verwechselt wurden. Wenn ich ihn fragte, ob er letzthin Aussätzige geküsst habe, lächelte er nur. Einmal sagte er zu mir, wie kann einer Beweise suchen wollen für die Existenz Gottes? Zündest du eine Kerze an, um die Sonne zu sehen? Als ich aufwachte, war das Mädchen verschwunden. Sie schien aus den Decken geschlüpft zu sein, wie eine Schlange aus ihrer Haut, woraus keine Schlüsse zu ziehen nicht mehr Mühe gab. Ich machte beide Betten und begab mich in die Wirrnis der Korridore. Vorn in der Halle kam eine seltsame Prozession die gewundene Treppe herab. Drei junge weibliche Wesen mit langen Haaren und langen Röcken, in feierlicher Haltung und mit feierlichen Gesichtern. Irgendwie viktorianisch. In der Hand trug jede der jungen Frauen einen gefüllten Nachttopf. Ich versuchte zu erraten, welche der Holden die ungeladene Gefährtin meiner Nacht gewesen war. Die mit den rosa voll erblühten Rosen, die mit den Jugendstilranken, die mit dem in unverzierten Porzellanweiß. Sie zogen in Richtung Rückseite des Hauses von hinten. Die drei Nachttopfgrazien. Und ich folgte einem Duft von Kaffee, der mich zu einer Art Saal führte. Ein junger Mann sah auf, als ich hereinkam. Ein junger Mann mit einem blassen, ovalen Mädchengesicht und der schüchternen Art derjenigen, die ewig der Zweifel drückt, wie wohl oder nicht sie gelitten sind. Das ist Kaffee. Und ich mache Ihnen gerne ein paar Eier, wenn Sie wollen. Fabelhaft. Eigene Eier. Das Kunststück würde ich auch gern beherrschen. Von unseren eigenen Hennen, meine ich. Sind Sie der Koch des Hauses? Oh nein, nein. Wir machen es im Turnus. Diese Woche ist eigentlich Simon dran. Aber der kam spät zurück gestern Nacht und liegt noch im Bett und hat gesagt, Sie sollen verduften, als Sie ihn holen wollten. Er war noch sehr müde und ich betätige mich gern in der Küche. Sie sind also, was man in den guten alten Zeiten stolzer Häuslichkeit eine Perle nannte. Apropos gute alte Zeiten, mir ist da eben eine irre Prozession begegnet. Kaum zu fassen, wie wir alle jeden Morgen mit unseren Töpfchen. Warum, um Gottes Willen? Jasons Idee. Er hat plötzlich das Recycling entdeckt. Methangewinnung aus menschlichen Ausscheidungen. Ich kapiere es nicht genau. Jason ist euer Häuptling hier, oder wie? Naja, eine so starre Struktur haben wir nicht. Aber zumindest der Goldesel ist er. Richtig. Das heißt, wir haben alle zugeschossen, aber doch, ja. Und woher hat er das Geld? Verdient, geerbt, gestohlen? Oh Gott, wenn ich Ihnen sagen würde, woher er es hat, ich glaube, der wird mich umbringen. Welche Aussicht ihn aber nicht übermäßig zu bekümmern schien. Bei allen schnabelbewehrten Nobel-Lorenz-Gattungen gibt es die sogenannte Hackordnung. Und wenn es etwas gibt, worauf kein Verlass ist, ist es eine Hackordnung. A hackt B, B hackt C, A hackt B und C, B und C hacken D. Und kaum meinst du, jetzt bist du dahinter gekommen, dreht sich D um und hackt A. Er schob zufrieden ab, um frischen Kaffee zu kochen und Eier für mich zu machen. Da war er in seinem Element. Preisen wir ihn glücklich. Der gibt mal eine gute Frau ab für jemand, dachte ich. Oder auch für mehrere jemande. Das Frühstückszimmer mit Blick auf die schlaglöchrige Anfahrt enthielt praktisch nur einen langen Tisch, an welchem eine ganze Klosterbruderschaft Platz gehabt hätte. Zeitungen lagen herum aus den verschiedensten Jahreszeiten, sowie ein Samenkatalog und ein ausgedehnter Brief. Ich bekam nie den Kaffee. Ich bekam nie die gepriesenen Eier. Ich bekam stattdessen Besuch. Von meinem letztnächtlichen guten Werk. Tür auf und er stand vor mir. Ich habe mit Ihnen zu reden. Auch Kaffee, Simon? Verdufte, David. Ich kaufe Ihnen einen großen Ansteckknopf, verdufte, David. Dann brauchen Sie gar nichts zu ihm zu sagen. Was ich mit Ihnen zu reden habe, ist privat. Ich habe keine Geheimnisse vor David. Es handelt sich um Sie und Sarah. Heißt sie Sarah? Sie lassen sich eine kleine Hilfeleistung ganz schön honorieren. Wo denn? Wie denn? Sie haben heute Nacht mit ihr geschlafen. Im selben Zimmer mit ihr, ja. Verdufte, Simon. Von Ihnen ist nichts Gutes zu erwarten. Ich glaube nicht, dass Sie hier willkommen sind. Kaum Ihre Sache, das zu entscheiden, oder? Ich werde Jason informieren. Allegria del Malacheno. Und das bedeutet? Die unfromme Freude am Schaden anderer. Ja, möglich. Aber andererseits... Tja, eigentlich nein. Sie wollen mich nicht einweihen? Sarah ist Jasons Frau. Mal kurz vorstellen, man sei ein Haus, Menschen ausgeliefert. Immer und immer und immer Menschen ausgeliefert. Wehrlos. Verduften es nicht. Und zudem zu stolz in die Knie zu gehen. Wenn dann eines unfreundlichen Tages ein Bulldozer am Horizont erschiene, wer wollte einem den Jubelruf verübeln? Sei mir gegrüßt, Freund. Wo bliebst du so lang? Ich hatte das vage Gefühl, dem Haus etwas schuldig zu sein oder richtiger vielleicht etwas abzahlen zu sollen von der Schuld eines anderen. Jedenfalls ging ich hin und rückte dem ominösen großen roten Wort neben der Tür mit einer Bürste zu Leibe. Ein langbeiniges Mädchen in alten Korthosen, Wollsweter und Gummistiefeln erschien, sah mir zu und lachte. Das werde ich direkt vermissen, das Wort. Ich dachte nur, es bringt die Kommune womöglich unter Gewerbesteuer. Für manchen eine überlegenswerte Frage. Für einen offenbar ein klarer Fall. Ja, für Jonathan Taverner. Ein irrer Typ. Müsste ich den Namen kennen? Er hat sich in London in die Luft gejagt. War auf dem Weg, eine selbstgebastelte Bombe zu deponieren, als das Ding losging. Beisetzen ließ ich nichts mehr von ihm. Der Mann von Special Branch traute mir nicht über den Weg. Das alte Apfel fällt nicht weit vom Stammsyndrom. Ich sagte, hören Sie, Freund, wollen wir es mal nicht ausufern lassen. Sie haben mich hierher gebeten, damit ich meinen Bruder identifiziere. Worauf er sagte, was haben Sie da in Ihrer Tasche? Und ich sagte, eine alte Schnupftabakdose, welche ich in einem Antiquitätengeschäft gefunden habe. Das trifft sich ja ausgezeichnet, sagte er. In der können Sie ihn mitnehmen. Das war etwas übertrieben. Aber nicht sehr. Ironischerweise war seine Armbanduhr erhalten geblieben. Unversehrt. Die Zeit triumphierend über Terror. Was starren Sie denn so? Hä? Haben Sie einen Geist gesehen? Sozusagen. Soll ich Ihnen unseren Garten zeigen? Wir überquerten eine große Rasenfläche. Der Boden, noch hart unter den Füßen vom Nachtfrost, war da und dort schon mit kleinen Krokuskleckern und den ersten Blätterspitzen der Narzissen besprießt. Wir folgten einem Pfad unter Bäumen, noch in Winteranatomie, wenn schon mit ersten Knospen, auf dass die Nackten frühlingsbekleidet werden. Und betraten sodann durch ein Holztor einen Gemüsegarten von professioneller Größe, hoch ummauert. Und da hinten kommt eine Stadt hin, Sohn, die sich sehen lassen kann. Sowas darf man gar nicht in den Mund nehmen, verdammt nochmal. Wenn das einer von diesen beschissenen Entwicklungsplanern hört. Soll das heißen, im Frühsalat stecken Wanzen? Der Garten ist Ihr Amt, ja? Ja, nur kein Amt. Wie heißen Sie? Esther. Und vor was laufen Sie davon? Warum soll man immer vor was davonlaufen? Können Sie sich nicht vorstellen, dass man auch auf etwas zuläuft? Nicht so laut. Wenn die Idee um sich greift, können gewisse Weißkittel sich selbst auf ihre Kauschen legen. Also gut. Auf was laufen Sie von was her zu? Ich war beim Film. Und in welcher speziellen Kapazität? Als Starlet, Sir. Und Sie haben Ihre Karriere aufgegeben aus Liebe zu... zu dem hier? Aus Gründen größerer beruflicher Befriedigung, Herzchen. Ich wollte nicht mehr jeden Tag Fingerabdrücke des Produzenten nach Hause tragen müssen. Moment mal, was ist denn da los? Wir rannten den Weg, den wir gekommen waren, zurück zum Haus. Vor den Eingangsstufen stand ein verbeulter Kombi, aus dem drei Kinder geklettert waren, die jetzt hilflos weinend herumstanden. Eine junge Frau mit fuchsrotem Haar hielt ein kleines Mädchen an sich gepresst, das aus einer tiefen Stirnwunde blutete. Bewohner des Hauses kamen angestürzt, David und Simon und zwei Mädchen und ein mir noch unbekannter junger Mann. Sie standen zwar nicht weinend, aber nicht weniger hilflos als die Kinder herum. Dann zog David sanft das Kind der rothaarigen Mutter zu sich. Schon gut, ist ja schon gut, mein Schatz. David macht heile, heile Segen. Kommt mit ihr an, der nicht mehr weinen. David hat Bonbons für euch und viele feine Sachen, die nichts für Kinder sind. Was ist passiert, Sarah? Der Dreckskerl McAllister. Ein Wunder, dass wir nicht alle hin sind. Nein, nicht schon wieder, McAllister. Doch, Simon, schon wieder. Werdet ihr jetzt vielleicht endlich was unternehmen? Wenn Jason zurückkommt. Wenn Jason zurückkommt. Was dann? Noch eine blöde Versammlung und noch mehr blödes Gequassel. Über Gewaltlosigkeit und. Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen, wie sie zugerichtet ist? Hör zu, Sarah. Ach, warum tut ihr denn nichts? Was seid ihr denn für Männer? Fabelhaft. Na, dann sage ich euch, was ich tue. Ich fahre los und suche McAllister und spucke ihm ins Gesicht. Ich komme mit. Wir brauchen kein Heldengetue. Halt den Mund, Simon. Also, fahren wir. Wir fuhren. Der Morgen war gleißend hell, fantastisch. Die Buchenstämme reflektierten das Licht wie Seide. Finken vollführten Akrobatik zwischen den Hecken. Noch scharweise, nicht paarweise. Ganz trauten sie noch nicht den Frühlingszeichen. Durchs Tor hinaus zur Straße. Und ab und zu sah Sarah mich an und schien zu prüfen, was sie vielleicht versäumt hatte, was vielleicht sich erspart. Sie fahren sehr gut. Warum nicht? Selbst ist die Frau. Ich bin eine Squaw. 2 Jahre Analyse, dann der ganze Alternativkrempel. Zen, Gruppentherapie, Yoga, gehirnzermarternde Versuche, Leng zu verstehen und sich selbst. Und dann eines Tages, Blut auf der Stirn des Kindes und bitte sehr, ich weiß, was ich bin. Eine Squaw. Und was versuchen Sie? Muss ich das? Alle, die hierher kommen, versuchen irgendwas. Warum sollten Sie eine Ausnahme sein? Na schön. Was ich versuche, ist Folgendes. Ich versuche jeden Morgen, wenn ich aufwache, mir nicht zu sagen, Herrgott, schon wieder so ein Dreckstag. Wer ist McAllister? Ein Halunke aus dem Dorf. Hier aufgewachsen und nie weggekommen. Verprügelt die Frau, ist ewig betrunken. Hat Kraft wie ein Bull und sonst nichts. Warum sind die Einheimischen so feindselig? Sie waren es anfangs nicht. Wir haben uns sogar eingebildet, wir hätten ein sehr gutes Verhältnis zum Dorf. Bis dieser Jesus-Freak kam. Jonathan Taverner. War er der Störenfried? Eines Nachts ist er hingegangen und hat versucht, die Kirche niederzubrennen. Wer kennt sie nicht? Wir alle kennen sie. Die Typen, denen man ein Do-it-yourself-Kruzifix, ein mannsgroßes, beschaffen und sagen sollte, nur zu, probier's aus, aber uns andere belass in unserem sündigen Frieden. Ich verfolgte das Thema nicht weiter, und zwar mit Rücksicht auf die kurz zuvor improvisierte Maxime, Herrgott, schon wieder so ein Dreckstag, und lenkte den Dialog zurück zu McAllister. Ich bin diese Woche dran, die Kinder zur Schule zu fahren. Ungefähr 10 Meilen von Bolfenhaus. Gibt's keinen Schulbus? Die Dorfkinder haben angefangen, die Unsinn zu verprügeln. Wie reizen. Jedenfalls, 3 Meilen lang geht's schnurgeradeaus. Und ich fuhr ungefähr 60, als ich McAllisters Lieferwagen mir entgegenkommen sah. Und plötzlich merkte ich, dass er auf mich zufuhr. Wollte er sie von der Straße abdrängen? Ja. Und es wäre ihm auch fast gelungen. Ich bin so auf die Bremse gestiegen, dass ich beinahe durch die Scheibe geflogen wäre. Und Ginny hat sich dabei das Loch in den Kopf geschlagen. Die anderen kugelten auch im ganzen Wagen herum. Wo finden wir Mr. McAllister? Wahrscheinlich in der Kneipe. Dürfen die hier schon am frühen Morgen aufmachen? Sie machen nie zu. Polizeistunden interessieren ja nicht. Bis wir ins Dorf kamen, schien die Sonne nicht mehr. Ein feiner Regen fiel grau auf graue Häuser und einen grauen Lieferwagen vor einer grauen Kneipe. McAllister stand an der Theke. Er sah, jawohl, aus wie ein Halunke erster Ordnung. Und zweifellos hatte es selektiver Inzucht über Generationen bedurft, um eine derart brutale Fresse zu entwickeln. Er sah mich an. Er sah Sarah an. Und dann schlug ich zu. Und schlug. Und schlug. Spucken Sie ihm ins Gesicht. Los. Los. Weswegen sind wir denn hierher gekommen? Spucken Sie ihm ins Gesicht. Er hat ja gar keins mehr. Sie ging hinaus. und auf dem Weg zum Wagen lief sie mir voran und sah sich nicht um. Ich war verseucht. Ich war radioaktiv. Der Regen rauschte jetzt, ließ die Landschaft ertrinken, löschte das bisschen Farbe aus, das sie sich angeschafft hatte. Sarah saß geduckt am Steuer und schwieg. Es war ein ratloses Schweigen. Im kommenden Mittelalter werden die McAllisters die Majorität bilden. Das können Sie doch nicht erschüttern. Unabhängigkeit ist die Parole, stimmt's? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Alles in eigener Regie. Nichts nicht auf eigene Mist gewachsen. Kompletter Rückzug. Fabelhaft. Alles fabelhaft. Sofern man auf einer Insel lebt. Ich finde eben nur, Sie haben es ein bisschen übertrieben. Wenn schon Gewaltanwendung, dann lieb und nett, meinen Sie. Jason wird nicht erbaut sein. Jason existiert, ja? Und wie? Simon meinte, ich könnte heute Morgen mit ihm sprechen. Er ist schon früh irgendwo hingefahren. Wann kommt er zurück? Weiß es nicht. Wer könnte es wissen? Niemand. Mehr und mehr wissen wir weniger und weniger von ihm. Das Haus wirkte leer, als wir zurückkamen. Und Sarah entschwand in seine Leere. Ich suchte mir meine Behausung und streckte mich auf meinem unlustigen Bett aus. Das Zimmer fiel mir auf die Nerven mit seiner Jammerstory. All diese Nichtnutzung von Raum. Kein Schwein interessiert an dem Territorium. Diese erschütternde Konzentration von Lustmangelerscheinungen. Um mir die Illusion zu verschaffen, dass ich vielleicht doch irgendwas tun würde, stand ich wieder auf und holte mir aus meiner Reisetasche ein McAllister-Blut unbeschmiertes Hemd. Bei dieser Gelegenheit merkte ich, dass meine Pistole fehlte. Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tallion. Wir brachten die erste Folge eines dreiteiligen Kriminalhörspiels von Edward Boyd, aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtolzheim. In einer Produktion des Südwestfunks aus dem Jahre 1975 sprachen unter der Regie von Heiner Schmidt Christian Brückner als Peter Tallion und weiter Manfred Zabatka, Heidemarie Rohwedder, Jochen Busse und Karin Schröder. Den zweiten Teil bringen wir heute in einer Woche um die gleiche Zeit, Samstagnacht, 0:05 Uhr.